Meine Crew stürmt die Charts, meine Crew stürmt dein Gebäude. Du featurest jeden aufgrund der Fans und suchst dir neue Freunde. Doch ich bin der anders drauf und such mir neue Feindbilder. Greife kurz zur Panzerfaust und schieße auf paar Kleinkinder. Scheiß auf Mode, für mich bist du ein schwuler Punk. Du willst Rap verändern und hörst dir dann Dead Adam an. Ich zieh in den Krieg gegen jeden YouTube-MC. Dank euren schwulen Sounds hab ich so hohen Blutdruck wie nie. Du bist fake, trotz deiner Face-Tats to hoe. Und bist so schwul, du besitzt einen AIDS-Test to go. Gibt's was Neues für Deutschrap, verbreitet es sich schnell. Vorausgesetzt, damit macht man schnell eine Menge Geld. Ich find deine Diskografie echt beeindruckend, denn du kannst erstaunlich viel in dein Mic nuscheln. Du hängst im Freibad ab, spaß doch nicht am Rechner. Dein Tape ist vielseitig, denn du bist Transgender. Keine Flows, dein Tod, leg dich nicht mit uns an. Das Internet maskulin, wir boxen Bitches und Punks. Keine Flows, dein Tod, trau dich nicht ins Battle, denn es ist hier verboten wie eine Bitch zu rappen. Keine Flows, dein Tod, leg dich nicht mit uns an. Das Internet maskulin, wir boxen Bitches und Punks. Keine Flows, dein Tod, trau dich nicht ins Battle, denn es ist hier verboten wie ne Bitch zu rappen. Jeder will rappen wie früher, doch das lässt sich leicht vermeiden. Hört auf schwul zu werden und alles aus den Charts zu weiten. Du hörst die Orsons? Bitch, ich check Orson. Du bist dabei neue Interessen zu erforschen. Du Schwuchtel, mich feiern heißt prinzipiell jeden Punk hassen. Ich bin so cool, Ali Schwarzer geht für mich anschaffen. Du droppst ein Tape und hoffst dann, dass du chartest. Ich droppe mein Tape und mache dann gar nix. Toys wie du sind statt dope lieber pseudolustig. Yo, ich komm auf deine Party und nenn dich ne dumme Schwuchtel. Du sitzt Wochen an im Text, aber ich rappe aus dem Bauch. Ruf mich vor der Schule an und ich stehe gar nicht auf. Opfer, dein scheiß Rap ist für dich Therapie. Mein Rap ist Mobbing für jeden schwulen MC. Trotz deiner tausend Namen bleibst du ein Niemand, ho. Bevor ich wack werde, bleib ich lieber Bro. Doch dafür dope. Keine Flows, dein Tod, leg dich nicht mit uns an. Das Internet maskulin, wir boxen Bitches und Punks. Keine Flows, dein Tod, trau dich nicht ins Battle, denn es ist hier verboten wie ne Bitch zu rappen. Keine Flows, dein Tod, leg dich nicht mit uns an. Das Internet maskulin, wir boxen Bitches und Punks. Keine Flows, dein Tod, trau dich nicht ins Battle, denn es ist hier verboten wie ne Bitch zu rappen.